1 Live Infos. Mit Anna Driftmeier um 7 Uhr. Laschet ist gegen Fahrverbote für Diesel. Von der Leyen besucht Bundeswehr in Mali und das Wetter wird später ganz schön. Dieselstreit. Die Diskussion um Fahrverbote für ältere Diesel geht weiter. NRW-Ministerpräsident Laschet ist dagegen. Er sagt, es reicht, wenn die Autobauer nachrüsten, allerdings ohne, dass dafür Steuergelder benutzt werden. Das ist meine Erwartung, dass die großen Werke auf eigene Kosten zur Entlastung der Kunden, die auf den Diesel vertraut haben, diese Nachrüstung vornehmen. Zahlen muss die Industrie. Außerdem will Laschet Elektroautos voranbringen. Einen schnellen Umstieg findet er, wie Bundeswirtschaftsministerin Tsipras, aber nicht gut. Andere Länder wie Großbritannien wollen bis 2040 komplett auf E-Autos umsteigen. Messerangriff. Gegen den mutmaßlichen Attentäter in Hamburg ist am Abend Haftbefehl erlassen worden. Die Ermittler prüfen jetzt, ob Hinweisen auf seine Gefährlichkeit ausreichend nachgegangen wurde. Den überlebenden Opfern geht es wohl den Umständen entsprechend gut. Aus Hamburg, Volker Frerichs. Tatsächlich sind alle 7, die bei dieser Tat verletzt wurden, inzwischen außer Lebensgefahr. Am dramatischsten war die Lage wohl bei einem 19-Jährigen. Der wurde noch am Freitagabend notoperiert, aber auch dessen medizinische Lage hat sich stabilisiert, heißt es. 5 Menschen wurden übrigens durch den Angreifer direkt mit dem Messer verletzt. Die beiden anderen hatten den Täter verfolgt und gestellt. Und im Rahmen dieser Auseinandersetzung wurden sie dann auch verletzt. Hubschrauberabsturz. Verteidigungsministerin von der Leyen ist heute in Mali in Westafrika. Sie will sich ein Bild machen von den Ermittlungen zu dem Hubschrauberunglück am Mittwoch. Dabei waren 2 deutsche Soldaten ums Leben gekommen. Gestern wurde einer der beiden Flugschreiber gefunden. Die beiden toten Soldaten wurden nach Deutschland gebracht. Für sie gab es gestern Abend eine Trauerfeier am Kölner Flughafen. Festivalabbruch. In Barcelona ist beim Elektrofestival Tomorrowland ein Feuer auf der Bühne ausgebrochen. Ursache ist wahrscheinlich ein Problem mit der Pyrotechnikanlage. 20.000 Besucher mussten in Sicherheit gebracht werden. Das Festival wurde abgebrochen. Das Tomorrowland ist eigentlich seit 12 Jahren in Belgien, jetzt zum ersten Mal in Spanien, in Barcelona. 1 Live. Sektorwetter. Am Morgen gibt es noch zeitweise Schauer und Gewitter. Im Laufe des Vormittags wird es aber schöner und Sonne und Wolken wechseln sich dann ab. Später können aus dem Westen aber schon wieder neue Schauer kommen. Dazu in Erkelenz bis 24 Grad, in Dortmund und Meerbusch 25, Gütersloh und Soest kommen auf 26 Grad. Stauschau. Weiter alles frei. 1 Live. Mit Maike Greine. Guten Morgen, Sektor. Alles, was passiert ist in dieser Woche. Kartelle, Dauerregen und ein Anschlag, das schauen wir uns nochmal an und fliegen quasi so durch das, was abgegangen ist. In den Bildern der Woche, gleich hier in 1 Live. All in love and devotion. Call it the mom's adoration. Foundation, a special bond of creation. Ha! For all the single moms out there, going through frustration. Clean bandit, China ball, and Marie thing made them air. She works the nights by the water. She's gone astray, so far away from her father's daughter. She just wants her life for a baby. All on her own, no one will come. She's got to save him. Daily struggle. She tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. Stay up there. She stay tells up him, there. Your life ain't gonna be nothing like my life. Jay. You're gonna grow and have a good life. I'm gonna do what I got to stay up do. There. Stay up so there. See, I know that you really care. Cause any obstacle come, you well prepare. And no, mama, you never shed tear. Cause you have to set things year after year. And you give the youth love beyond compare. You find the school fee and the bus fare. Now she got a 6-year-old. Trying to keep him warm. Trying to keep all the gold. When he looks in her eyes, he don't know he is safe. When she says, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my

Die deutschen Autohersteller haben wohl noch mehr Dreck am Stecken als nur die Dieselmanipulation. VW, Audi, Porsche, BMW und Mercedes sollen sich seit den 90ern über Preise und auch Abgaswerte abgesprochen haben. Wir erlassen ein Zulassungsverbot für dieses Fahrzeug. Im Zentrum der neuesten Enthüllungen steht das 3-Liter-Modell des Geländewagens Porsche Cayenne. Viele Wolken, Schauer und nur wenig Sonne. Es ist schlechtes Wetter im Sektor, mal wieder. Und das Wetter bringt sehr viel Regen. Lass mich nicht lügen, aber ich glaube, ich besitze kein Kleidungsstück, das diese Woche nicht nass geworden ist. In Niedersachsen und Thüringen kam innerhalb von 24 Stunden so viel Regen runter wie sonst in einem ganzen Monat. Die Situation ist dramatisch und ich stehe hier auf einer der Hauptverkehrsstraßen. Seit Stunden ist die unter Wasser. So schlimm war es noch nie. Flüsse sind über die Ufer getreten, Straßen und Bahnschienen überschwemmt. Quer über die Republik verteilt hinterlässt Tief Alfred seine Spuren. Scheiß Alfred. Dann kam dieser Mann mit diesem riesigen Messer. In Hamburg hat ein Mann in einem Supermarkt einen Kunden mit einem Messer angegriffen und getötet. Der Täter ergreift danach die Flucht. Augenzeugen nehmen die Verfolgung auf, können ihn überwältigen und alarmieren die Polizei. Der Täter war den Sicherheitsbehörden bekannt. Es hatte Hinweise gegeben auf eine Radikalisierung. Sie kannten ihn, unmittelbar gefährlich kam er ihnen aber nicht vor. Und auch wenn er als Islamist geführt wird, sind sich die Ermittler nicht sicher, ob das wirklich sein Tatmotiv war. Denn er war auch psychisch labil. Doing what you mit Maike Kreine. Sie macht's einfach nicht klar, Chef. Auch keine Karten auf dem Tisch. Dachte, dass ich sie durchschauen kann, aber irgendwie auch nicht. Ihre Blicke kalkuliert, ihre Gesten auf den Punkt. Meine Hände sind nervös, vielleicht dreh ich mich nochmal um. Es war zufällig, dass sie nebenan eingezogen ist und ihre Wohnung auch ganz oben ist bei mir. Und wenn wir uns sehen, spielst du gelegentlich Roulette mit mir. Ich bin der Einsatz, den du gern riskierst. Am Ende werde ich sowieso verlieren, denn ich spiel eigentlich nur Schach und du setzt mich schachmatt. Vor, dass sie Hallo sagt, aber nur wenn's gerade passt. Und wenn ich mal einen schlechten Tag hab, driftet sie gleich wieder ab. Doch es ist aufregend, nicht zu wissen, was passiert. Ob sie mit echten Waffen zielt oder wieder mal nur spielt. Es war zufällig, dass sie nebenan eingezogen ist und ihre Wohnung auch ganz oben ist bei mir. Und wenn wir uns sehen, spielst du gelegentlich Roulette mit mir. Ich bin der Einsatz, den du gern riskierst. Am Ende werde ich sowieso verlieren, denn ich spiel eigentlich nur Schach und du setzt mich schachmatt. Es war zufällig, dass sie nebenan eingezogen ist und ihre Wohnung auch ganz oben ist bei mir. Down, spin me around. You got me running all the lights. Don't make a sound. Talk to me now. Let me inside your mind. I don't know what you're thinking, sugar. Ooh. But I just got that feeling, sugar. Ooh. I can hear the sirens burning, red lights turning. I can't turn back now. So hold on tight. Show me your soul, I gotta know. Bet that you're beautiful inside. Toes on the glass, car moving fast. Come take the wheel and drive. I don't know what you're thinking, sugar. Ooh, yeah. And I just got that feeling, sugar. Ooh, yeah. I can hear the sirens burning, red lights turning. Morgen. Sektor 7:22 ist es. Wenn ihr im Browser im Netz auf irgendeiner Seite mal F12 drückt, ja, könnt ihr mal gleich ausprobieren, zum Beispiel bei 1live.de auf die Seite F12. Dann öffnet sich unten noch so ein Fenster, da seht ihr den Quellcode und da kann man dann so ein bisschen mal drin rumspielen. Ein bisschen was ausprobieren, mal was löschen, ein bisschen rummalen. Und ein 18-jähriger Typ in Budapest hat genau das gemacht und so eine Sicherheitslücke im Netz gefunden. Hat die auch brav gemeldet und ist dann erstmal schön im Knast gelandet. Völlig absurd, aber genauso passiert. 1live-Reporter Sozhan Govedatsia in Wien. War das denn so ein übler Cyber-Hacker, den man auf jeden Fall erstmal wegsperren musste? Er sagt, dass sein Hobby es sei, Internetseiten auszuprobieren. Also das klingt jetzt für mich nicht nach einem Hacker oder einem professionellen Programmierer mit irgendeiner kriminellen Energie. Ihm ist aufgefallen, dass er auf dieser Seite die Preise ändern kann und er hat halt rumprobiert und hat sich ein Monatsticket, das normalerweise 30 Euro kostet, für 15 Cent gekauft. Und da hat er gedacht, oh, Sicherheitslücke, und hat den Verkehrsbetrieben eine E-Mail geschrieben und hat gesagt, Leute, bei euch stimmt da was nicht. Danach ist erstmal nichts passiert und 4 Tage später kam dann die Polizei bei ihm vorbei und hat ihn verhaftet, so richtig mit auf die Wache nehmen und verhören. Er ist dann nach 4 Stunden zwar freigekommen, aber jetzt hat er ein Verfahren am Hals. Wie sind denn die Reaktionen darauf? Also ich sag mal so, das war jetzt keine imagefordernde Maßnahme für die Verkehrsbetriebe. Die haben sich auf Facebook einen richtig ordentlichen Shitstorm eingefangen. Die Leute spammen denen die Seite mit negativen Bewertungen zu. 48.000 waren das jetzt in diesem Zusammenhang. Und was fast nicht zu glauben ist, am Montag gab es eine Demo, also das hat das digitale Leben dann verlassen, vor dem Gebäude der Verkehrsbetriebe in Budapest mit mehreren hundert Leuten, die gegen dieses Verfahren protestiert haben, das der Typ jetzt am Hals hat. Glaubst du, es wird überhaupt zu einer Verurteilung kommen? Er sagt selbst, dass er hofft, dass es eingestellt wird. Das ist auch ziemlich wahrscheinlich. Er hat jetzt auch tatsächlich durch diese Solidaritätswelle auch sowas wie ein Stipendium schon angeboten bekommen. Und die IT-Firma, die für die Verkehrsbetriebe arbeitet, hat er auch angekündigt, mit ihm zusammenarbeiten zu wollen. Ich halte es für sehr unwahrscheinlich, dass er da irgendwie richtig verknackt wird. Ach schön, wenn am Ende doch irgendwie alles gut wird. Der ehrliche Hacker aus Budapest, die Story hatte für euch 1live-Reporter Sirchan Govedatsia. Und hier ist Charlie Puth, Attention in 1live. You've been running around, throwing that dirt all on my name. Cause you knew that I knew that I knew that I'd call you up. You've been going around, every party in LA. Cause you knew that I knew that I knew that I'd be at one. Oh. I know that dress is karma, perfume regret. You got me thinking about when you were mine. Oh. And now I'm all upon you, what you expect. But you're not coming home with me tonight. You just want attention. Got me thinking about when you were mine. you're not coming home with me tonight. You just want attention. You don't want my heart. Maybe you just hit the thought of me with someone new. Yeah, you just want attention. I knew from the start. You're just making sure I'm never getting over you. 1 Live. Das ist ein Zeichen. Wir holen ihn in den Sektor. Hi, this is Harry Styles. Harry Styles. So 27. Oktober, Palladium, Köln. Baby, Harry Styles. You should come to the show. Präsentiert von 1 Live. Thank you for having me. 1 Live. Stauschau. Um 7:30 gibt's immer noch nichts zu melden. Sag mal, weißt du eigentlich, ob hier irgendwo in diesem Laden es irgendwo noch Kaffee gibt heute Morgen? In diesem Laden? Wir haben ja so eine Maschine. Ich könnte mich da mal drum kümmern für dich. Oh, das machen wir mal. Oh, es gibt Hoffnung. 1 Live. Mit Maike Greine. Haben wir jetzt eine Kaffeemaschine da vorne stehen. Guck mal, habe ich schon wieder gar nicht mehr drüber nachgedacht hier heute Morgen um 7.31 Uhr mittlerweile am Sonntag. Ich hoffe, ihr kommt gut aus dem Bett. Seid im Zweifel verkatert von einer guten Party, aber habt ansonsten, beste Stimmung am Frühstückstisch. Also im Zweifel beim Rührei jetzt hier, Katy Perry und Migos. Bon Appetit, Sektor, bon Appetit. Katy Perry. Sunset. one friend left to sell clothes. One works down by the coast. One had two kids but lives alone. One's brother overdosed. One's already on his second wife. One's just barely getting by. But these people raised me and I can't wait to go home. And I'm on my way. I still remember these old country lanes when we Es ist 7.39 Uhr. Guten Morgen, Sektor. Und guten Morgen, Paderborn. Ja, Dahl, Marienloh, Elsen, Sande. Da oben in Ostwestfalen, Lippe. Warum kümmere ich mich heute so um euch? Es ist ja auch meine Heimat. Ja? Ich bin auch Paderbornerin. Aber wir haben heute hier in 1 Live was ganz Besonderes. Das ist euer Tag. Denn heute gibt es den ganzen Tag Musikwünsche für euch aus Paderborn. Also egal, wo ihr gerade seid, liebe Leute. Ja, gleich schön im Riemegeviertel ein bisschen Brötchen holen oder vielleicht hängt ihr gerade noch verkatert irgendwo ab, weil es im Resi im Wald ein bisschen länger wurde. Ihr joggt nachher um den Ahornpark oder ihr seid in Schloss Neuhaus spazieren oder gammelt im PQ in der Sonne. Wir spielen eure Musik den ganzen Tag hier in 1 Live für Paderborn. Hey, ich bin Robin, ich komme aus Paderborn und spiele immer mit meinen Jungs Beachvolleyball. Und zu Sand und Strand passt auf jeden Fall der Song One Day von Barkermatt. Ja, der Robin hang bestimmt am Lippesee ab. Also Paderborn, heute ist das hier euer Tag in 1 Live. Den ganzen Tag eure Musikwünsche. Und der hier ist für Robin. I have a dream. I have a dream. I have a dream. I have a dream. One day. One day. One day. One day. One day. This nation will rise up. Rise, rise, rise, rise. Live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident. That all men are created. This nation will rise up, live out the true meaning of its creed. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, sons of former slaves and the sons of former slaves will be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream one day. Thank you. summer has come and passed. The innocent can never last. Wake me up when September ends. Like my father's come to pass, 7 years has gone so fast. Wake me up when September ends. Here comes the rain again, falling from the stars, drenched in my pain again, becoming who we are. As my memory rests, but never forgets what I lost, wake me up when September ends. In 1 Live, das Perucaville ist vorbei, das Tomorrowland ist vorbei. Dieses Wochenende ist das Juicy Beats Festival im Sektor und wir sagen uns einfach, Leute, wir feiern weiter, wir feiern richtig, wir feiern hart und wir feiern sehr laut hier um 7.48 Uhr in 1 Live. 1 Live, die tauben DJs. Mit DJ. What? Und DJ. Wer? Hey, what? Hey, wer? Machst du ein Selfie mit mir? Trinke ich kein Bier, aber ich würde gleich mal eine rauchen gehen. Echt? Du meinst, das sollen alle sehen? Dann machen wir direkt auch eine Instagram-Story. Was? Bei euch gibt's heute Käselauchsuppe mit Porree? Wieso erzählst du mir sowas? Willst du mich neidisch machen? Hä? Wieso sollte da einer lachen? Das ist doch normal. Wir können das Bild auch snappen. Aber wenn wir jetzt was snacken, hast du doch keinen Hunger mehr auf die Suppe. Nee, sorry. Ich hab keine Fluppe. Ich rauch nur noch E-Zigaretten. Die Tauben DJs. Alle Folgen im Netz. 1live.de. I woke up with a fear this morning, but I can taste you on the tip of my tongue. Alarm without no warning, you're by my side and we've got smoke in our lungs. Last night we were way up, kissing in the back of the cab, and then you say, love, baby, let's go back to my flat. And when we wake up, never had a feeling like that. I got a reason, so man, put that record on again. I don't wanna hear sad songs anymore. I'm not proud, but I'm usually the type of girl that'll hit and run. No risk, so I think I'm all in. When I kiss your lips through my heartbeat thump. And now we're way up, dancing on the roof of the house. And then we make love right there on your best friend's couch. And then you say, love, this is what it's all about. So keep on kissing my mouth and put that record on again. I don't wanna hear sad songs anymore. Yeah. Jason Derulo, The Other Side. Schönen guten Morgen, Sektor. Es ist Sonntag um 7:05 und freut euch schon mal gleich. Danach den Infos gibt es unser O-Ton-Charts-Spezial zum Tag der ungewöhnlichen Musikinstrumente. Offiziell wird der morgen gefeiert, aber wir konnten es ja nicht erwarten und haben extra schon mal heute das allerfeinste Zeug aus dem Archiv geholt. Also gleich die Infos. Dann davor noch Alice Merton. Und die könnt ihr jetzt auch schon mal feiern. Los, feuert sie an mit der Bubusela! Sehr schön. No Roots für euch in 1 Live. I like digging holes and hiding things inside them. When I grow old, I hope I won't forget to find them. Cause I've got memories and travel like gypsies in the night. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. I've got no roots. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. I've got no to find them. I've got no...